Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel Robinsons Insel Kriminalhörspiel von Michael Kose. Neptun bin ich, der Herr und Meister des Ozeans und seiner Geister. Es ist daher mein gutes Recht, die Tauf zu halten, recht und schlecht, so wie es schreibt die Sitte vor, wenn man fährt über den Äquator. Wow. Bravo. Oh, charmant. Danke sehr. Vielen Dank. Danke. Das poetische Kunstwerk, das Sie eben gehört haben, stammt nämlich von mir. Ich darf mich vorstellen. Hutchinson Hedge, Reporter. Verseschmied nur bei besonderen Anlässen, bei einer Äquatortaufe zum Beispiel. Was wäre so eine Taufe ohne den Meeresgott Neptun? Und was wäre Neptun ohne einen Monolog in geschliffenen Versen? So will ich denn zur Taufe schreiten und euch ein kühles Bad bereiten. Denn Untertauchen, das muss sein. Untertauchen? Wie doch. Ja. Also, wissen Sie, Lord Chippendale... Warte, bitte, bitte, bitte, meine Herrschaften. Es besteht absolut kein Grund zur Beunruhigung. Das mit dem Bad und dem Untertauchen ist nicht so wörtlich gemeint, sondern... wie sagt man, Mr. Hedge? Symbolisch, Milord. Symbolisch. Mein Butler Bassett wird Sie mit einigen Wassertropfen benetzen, das ist alles. Bassett? Milord. Netzen Sie? Leerwohl, Milord. Netzen. Besagte Taufe fand statt an Bord der Dampfjacht Lady Annabel, unterwegs von Manila nach Sydney. Den stolzen Schiffseigner haben Sie schon kennengelernt, Lord Chippendale, alias Gott Neptun. Für seine Kreuzfahrt durch die Südsee hatte er sich ein paar illustre Gäste eingeladen. Da war zunächst, Ladies First, Madame de la Mousse aus Paris, Opernsängerin. Enchantée. Unter uns. Ihre große Zeit hatte sie schon hinter sich, in jeder Beziehung. Dann Herr Kommerzienrat Piefke, Berlin. Fühle mich geehrt. Nicht zu vergessen mich selbst und schon gar nicht meinen hochverehrten Freund und Meister, Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen, die weltberühmte Denkmaschine. Schon gut, schon gut. Stören Sie mich jetzt nicht, Hedge. Wir alle waren munter und vergnügt und ließen uns von Lord Chippendales Butler netzen. Nur der Professor hielt sich abseits und beobachtete mit gerunzelter Stirn den Himmel. Übrigens nicht als einziger. Auch Captain Peppercorn war von der Brücke zu uns gekommen, sah nach oben und machte ein sorgenvolles Gesicht. Mit der Äquatortaufe heute seid ihr nun echte Fahrensleute. Die Linie ist von euch bezwungen. Was wollen Sie denn, Kapitän? Sie stören die Taufe. Tut mir leid, Milord, aber das Barometer ist noch stärker gefallen auf 28,7 Zoll. Ja, und? Kann ich Sie einen Moment sprechen, Milord? Muss das sein? Unter vier Augen, Milord. Wir wollen doch keine Panik. Also, wenn Sie meinen, Kapitän, kommen Sie mit in meine Kabine. Sie entschuldigen mich für einen Moment, meine Herrschaften. Bassett? Milord. Servieren Sie Champagner. Sehr gut, Milord. Champagner. Irgendwas war los. Ich fing an, mir Sorgen zu machen. Und während Lord Chippendale mit Kapitän Peppercorn in der Kabine verschwand und die anderen Gäste ihre Äquatortaufe mit Champagner begossen, fragte ich Professor van Dusen, der noch immer abseits an der Reling stand. Nun, der extrem niedrige Luftdruck, die starke Dünung, die auffällig rote Färbung des Himmels, alles unmissverständliche Anzeichen. Ja, wofür denn, Professor? Mein lieber Hedge, uns steht ein hochinteressantes meteorologisches Ereignis bevor. Ein Baguio, wie man auf den Philippinen zu sagen pflegt. Baguio? Oder wenn Ihnen die australische Bezeichnung lieber ist, ein Willy Willy. Willy Willy? Kurz und gut ein Taifun, ein Zyklon, ein tropischer Wirbelsturm. Wenn's nach mir gegangen wäre, ich hätte liebend gern auf das Erlebnis verzichtet, aber der Professor hatte recht. Der Wind nahm zu, die Wellen gingen höher und höher. Der Himmel wurde erst grau, dann schwarz Es donnerte und blitzte und schüttete wie aus Kübeln. Die Yacht schwankte und schlingerte. Wir hatten alle Mühe, uns irgendwo festzuklammern. Alle Nichtseeleute unter Deck! Wir schließen die Luken! Ach, Jörn, muss das sein? Wo ich unten mal so Platzangst kriege. Also, ich würde eigentlich auch lieber oben bleiben. Alle unter Deck, meine Herrschaften, zu ihrer eigenen Sicherheit. Sie bitte auch, Milo. Erlauben Sie mal, mir gehört das Schiff. Ich zahle Ihr Gehalt. Und ich habe die Verantwortung. Verlassen Sie das Deck, alle. Gehen wir runter, Kapitän. Keine Angst, Madame. Meine Herren, die Lady Annabel ist ein solides Schiff. Die Maschine steht unter Volldampf. Wir halten direkt den Kurs gegen die Windrichtung und werden so den Taifun abwettern. Sein Wort in Gottes Ohr, dachte ich, als ich mit den anderen im stickigen Salon herumsaß und wartete. Die Yacht ächzte und wir ächzten auch. Madame de Lamousse war auf diskrete Weise seekrank. Piefke hatte Platzangst. Lord Chippendale war wütend, sein Butler würdevoll, aber wackelig. Professor Van Dusen kühl und ruhig und ich tat so, als ob ich keine Angst hätte. So verging eine gute Stunde. Dann tat sich die Tür auf und es erschien einer von unseren indischen Matrosen, ein Mann namens Sabu. Achtung! Captain, sagen alle an Deck. Ach, das wurde aber auch Zeit. Taifun vorbei, was? Nein, Sahib. Taifun nicht vorbei. Werden immer stärker. Was ist los? Warum sollen wir denn rauf? Maschine kaputt, Sahib. Lady Annabel treiben vor Sturm. Sehr schlimm, Sahib. Oh, ich hab's ja gesagt. Wir gehen unter. Ach Jott. Bisschen beten, vorsichtshalber. Ich bin klein, meine Herz, Sahib. Captain, sagen, vielleicht bald Schiff verlassen. Alle nach oben kommen. Wertsachen mitnehmen. Prost Mahlzeit. Was rettet man denn nun am besten in so einem Fall? Ich überlegte nicht lange und steckte mein Scheckbuch ein, eine Kiste Zigarren und eine noch fast volle Flasche Whisky. Der Professor griff sich seine schwarze Tasche, sein Miniaturlabor, wie er sie zu nennen pflegte, und natürlich das Manuskript seines epochalen Werkes über die atomare Strukturtheorie. Madame hielt ihr Schminkköfferchen fest, Piefke seine Schnurrbartbinde und ein Bild von Kaiser Wilhelm. Lord Chippendale, ein in Fachkreisen nicht unbekannter Waffensammler, nahm einen Kasten mit zwei Duellpistolen von der Wand und gab sie seinem Butler zum Tragen. Noblesse oblige. So krabbelten wir mühsam an Deck. Die Wellen waren jetzt so hoch wie Wolkenkratze und die Lady Annabel trieb hilflos im Taifun. Alle Mann an Deck! Mon Dieu, wir werden ertrinken! Ja, vielleicht, Madame, aber wenn, dann mit Würde. Sieht schlecht aus, was, Professor? In der Tat, mein lieber Hedge. Und wenn ich daran denke, dass es mir möglicherweise nicht vergönnt sein wird, meine atomare Strukturtheorie zu vollenden. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne was. Aufgelaufen, Milord. Vermutlich ein Riff. Und was gedenken Sie zu tun, Kapitän? Raum voll Wasser, Captain Sahib. Steigen schrecklich schnell. Wir sinken. Rote Klar. Alles in die Boote. Müde bin ich, geht zur Brust. Passagiere, Boot Nummer 1. Mannschaft im Boot Nummer 2. Sie kommen doch zu uns, Kapitän. Natürlich, Madame. Tempo, wir haben wenig Zeit. Tempo. Und vier weg, die Boote! So long, Lady Annabel! Einen Tag später, am 13. Dezember 1905, trieb ein einsames Rettungsboot im stillen Ozean. Bei ruhiger See und Windstille. Unter glühender Sonne. Oh, Wasser. Tut mir leid, Madame. Nichts mehr da. Wenn Herr Piefke nicht heimlich alles ausgetrunken hätte. Kommerzienrat Piefke, wenn ich bitten darf. Na, kann ich was dafür, dass ich immer so einen Durst habe, wenn ich mich aufrege? Kein Wasser. Und zu essen, Bassett? Nur noch ein Paket Schiffszwieback, Milord. Aber Mina. Das zweite Boot? Nirgends zu sehen. Wir müssen es in der Nacht verloren haben. Und was soll nun werden? Schlagen Sie was vor, Kapitän. Sie sind mein nautischer Experte. Ich bezahle Sie. Vergessen Sie das nicht. Keine Sorge, Milord. Sie erinnern mich ja oft genug daran. Halten Sie doch den Mund, Mr. Hatch. Meine Herrschaften, wenn Sie mir anstelle unseres verdienstvollen Kapitäns einen Vorschlag gestatten. Sie werden es kaum glauben. Seit dem frühen Morgen hatte Professor van Dusen am Manuskript seiner atomaren Strukturtheorie gearbeitet, unbeeindruckt von Hitze, Durst und Hunger. Aber jetzt sah er hoch und meldete sich zu Wort. Statt sich zu streiten, sinnlos herumzujammern, sollten Sie besser einen Blick nach vorn werfen. Ja, da. Etwas mehr nach rechts. Steuerbord. Land? Land? Land voraus! Land! Madame! Meine Herren! An die Riemen! Sabu, Kurs Steuerbord! Ei, ei, Captain, sei! Und jetzt alle zusammen! Pull! Eins, zwei! Land. Eine kleine, einsame Insel im blauen Ozean. Hohe, grüne Palmen am weißen Strand. Ich dachte an Robinson Crusoe, an die schönen Frauen von Tahiti, an Kokosnüsse und frisches Wasser. Die allgemeine Quengelei hörte schlagartig auf. Wir legten uns mit Macht in die Riemen und nach einer guten Stunde landeten wir. Bassett! Milord. Tragen Sie Madame an Land. Sehr gern, Milord. Aber meine Gicht. Gut, gut. Dann eben Kapitän Peppercorn. Der ist ja noch schwerer, Milord. Na, dann nehmen Sie ihn auf den Rücken. Aber nein, nein, lieber nicht. Madame, aber wenn ich bitten darf. Alle. Hopp. Ja. Und so. Ach, da wären wir. Wo wären wir, Kapitän? Wie bitte? Ich meine, sollten wir als erstes nicht einmal feststellen, wo genau wir uns befinden? Das ist eine gute Idee. Wie machen wir das? Für Professor van Dusen war das natürlich überhaupt kein Problem. Er ließ sich von Kapitän Peppercorn die letzte Position der Lady Annabel geben. Berechnete Strömung, Windgeschwindigkeit und noch so dieses und jenes, zählte 2 und 2 zusammen und verkündete dann: 133 Grad östliche Länge, 2 Grad nördliche Breite. Das etwa ist unsere Position. Interessant. Und was heißt das? Das heißt, Milord, wir befinden uns in jenem weitgehend unerforschten Teil der Südsee, der sich zwischen Neuguinea und den Molukken erstreckt. Die Insel hier ist noch auf keiner Karte verzeichnet. Sie ist unbekannt, unentdeckt. Und gehört keinem? So ist es, Herr Kommerzienrat. Wenn ich mich nicht täusche, und das halte ich für unwahrscheinlich. Unmöglich, Professor. Danke, mein lieber Hedge. Wenn ich mich also nicht täusche, liegt die Insel genau zwischen den kolonialen Sphären der Engländer, der Deutschen und der Holländer. Naja, wenn das so ist. Hiermit erkläre ich diese Insel zum Besitz des Deutschen Reiches und nenne sie Hohenzollern-Insel nach unserem erhabenen Herrscherhaus. Fahne wird später gerissen. Einen Augenblick, Herr Piefke. Kommerzienrat Piefke. Ja, bitteschön. So einfach geht das nicht. Das Boot, mit dem wir gelandet sind, gehört zur Lady Annabel. Und die Lady Annabel gehört mir. Als Schiffseigner und insofern Autoritätsperson nehme ich die Insel für Großbritannien in Besitz. Und wüsst ihr keinen besseren Namen zu geben als nach unserer großen Monarchin seligen Angedenkens Victoria-Insel. Bassett, Sie sind mein Zeuge. Jawohl, Milord. Zeuge. Victoria. Alles gut und schön, Milord, aber der Erste an Land war ich. Und damit gehört die Insel den Niederlanden. Ach, das kommt doch gar nicht in Frage. Sie sind mein Angestellter. Nicht mehr, Milord. Seit die Lady Annabel gesunken ist, bin ich ein freier Mann. Die Insel soll heißen Neu-Holland. Gibt's schon. Was? Ja, dann Neu-Amsterdam. Gibt's auch schon. Na, Neu-Harlem, Neu-Friesland. Aber meine Herren, wo bleibt Ihre Galanterie? Lassen Sie gefälligst einer Dame den Vortritt. Die große Nation, die ich zu vertreten die Ehre habe, erhebt Anspruch auf dies schöne Fleckchen Erde. Und weil alles Schöne französisch ist und alles Französische Schöne, taufe ich dich Belle-Île. Und Gottes eigenes Land soll wohl leer ausgehen, was? Nicht die Bohne. Wir Amerikaner sind die Größten, die Reichsten, die Besten. Die Insel gehört uns. Und in Zukunft wird sie Roosevelt-Insel heißen. Nicht wahr, Professor? Seien Sie so freundlich, Hedge. Lassen Sie mich aus dem Spiel. Also das finde ich nicht sehr patriotisch von Ihnen, Professor. Ausgesprochen unamerikanisch. Das steht Ihnen frei. Ich bin jedenfalls der Meinung, bevor wir die Besitzverhältnisse der Insel festlegen, sollten wir untersuchen, welche Möglichkeiten zum Überleben sie uns bietet. Sehr richtig. Ich sehe bloß nicht ein, wieso Professor Van Dusen hier das große Wort führen muss. Wer denn sonst? Sie etwa, Herr Piefke? Kommerzienrat Piefke, bitte. Na, warum denn nicht? Ich ernenne mich hiermit zum provisorischen Reichskommissar der deutschen Hohenzollerninsel. Ah, jamais, sale Bosch. Als Schiffseigner protestiere ich auf das Entschiedenste. Rotterdam, meine Herrschaft! Meine Herrschaften, mir reicht es. Treiben Sie weiter Ihre kindischen Spiele. Streiten Sie sich. Schlagen Sie sich die Köpfe ein. Ich für meine Person ziehe mich zurück und überlasse Sie Ihrem Schicksal. Kommen Sie mit, Hedge. Der Professor ging. Und ich? Ich blieb. Freundschaft und Loyalität sind ja ganz schön, aber hier ging es um mehr. Um nationale Pflicht. Um das Vaterland. Immerhin war ich der Vertreter der Vereinigten Staaten und als solcher zankte ich mich lange mit den anderen darüber herum, wie wir unser Robinson-Leben organisieren sollen. Piefke war für einen starken Mann an der Spitze, Lord Chippendale und Kapitän Peppercorn ebenfalls, aber mit Verfassung. Madame und ich hielten die Fahne der Republik hoch. Schließlich einigten wir uns. Also gut, wenn es denn sein muss, jeder hat eine Stimme. Ich, Herr Piefke, Kommerzienrat Mr. Piefke. Hedge, Kapitän Peppercorn. Und Madame? Ja. Wissen Sie was? Seien wir modern, seien wir großzügig. Führen wir das Frauenstimmrecht ein. Entschieden dagegen, Milord. Viel zu radikal. Der Fortschritt, mein lieber Kommerzienrat, verlangt Opfer. Und außerdem, im Falle eines Falles können wir sie jederzeit überstimmen. Merci, Monsieur. Einverstanden. Und was ist mit Bassett und Sabu? Bassett und Sabu werden das tun, was ihnen vom Schicksal bestimmt ist. Sie werden für uns arbeiten, Hütten bauen, jagen, das Feld bestellen, kochen, uns bedienen. Bisschen viel für zwei Personen, finden Sie nicht? Bitte, Milord, zu bedenken, mein Alter, meine Gicht. Na ja, dann wollen wir mal nicht so sein. Außergewöhnliche Verhältnisse erfordern außergewöhnliche Mittel. Wenn die übrigen Herrschaften ebenfalls dazu bereit sind, ich für meinen Teil scheue mich nicht davor, gelegentlich auch einmal höchstpersönlich Hand anzulegen. Zu gütig, Milord. Ja, aber das muss ja nicht gleich sein. Bassett? Milord. Bereiten Sie Tee. Sehr wohl, Milord. Und auf welche Weise befehlen, Milord? Aber Bassett, Sie kochen natürlich Wasser. Natürlich, Milord. Und wie soll ich das tun? Wie? Sie machen Feuer, was sonst? Womit, Milord? Ja, haben Sie denn keine Streichhölzer? Leider nein, Milord. Tee und Teekessel haben wir übrigens auch nicht. Mon Dieu, was haben wir denn überhaupt? Folgendes. Die Kleidung, die wir auf dem Leib trugen, unsere geretteten Wertsachen, ein Jagdgewehr und einen großen Eisentopf, den irgendjemand aus irgendeinem Grund im Boot verstaut hatte. Dazu auf der Insel einen Urwald mit diversen unbekannten Pflanzen und Tieren und gleich am Waldrand eine Süßwasserquelle. Das war alles. Mehr nicht? Na denn, gut Nacht. Oh, quel malheur. Was sollen wir tun? Also, was ich tue, das weiß ich ganz genau. So, und was wäre das, Mr. Hatch? Ich gehe und frage Van Dusen. Der Professor ist der größte Wissenschaftler unserer Zeit. Er weiß alles und er kann alles. 2-3 Kilometer weiter fand ich den großen Mann direkt am Rand des Urwalds. Mit seinem Federmesser hatte er Zweige abgeschnitten und war dabei, sie zusammenzuflechten. Rattan, mein lieber Hatch. Sehr brauchbar für Möbel, Wandschirme, Hütten. Wenn Sie sich umsehen, werden Sie überhaupt feststellen, dass unsere Insel einen nicht uninteressanten Pflanzenwuchs aufzuweisen hat. Mango, Sago und Kokospalmen, Brotfruchtbäume. Verhungern werden wir also nicht. Ganz abgesehen von der essbaren Fauna. Gebratenes Wildschwein, Speciesus babuensis, Schildkrötensuppe, Paradiesvogel am Spieß. Auch aus dem Baumkänguru und aus Cuscus ornatus, dem gemeinen Beuteltier, dürften sich wohlschmeckende Gerichte bereiten lassen. Keine gefährlichen Raubtiere. Angenehmes, wenn auch ein wenig warmes Seeklima. Ein wahres Südsee-Idyll alles in allem. Es besteht kein Grund, unseren unfreiwilligen Aufenthalt hier nicht zu genießen. Na, wenn Sie meinen. Und? Wie sieht es drüben bei Ihnen aus? Kommen Sie zurecht? Tja, wissen Sie, also ganz ehrlich, Professor, ich weiß nicht, wie wir es ohne Sie schaffen sollen. Wollen Sie nicht wieder zu uns kommen? Danke, danke. Die Gesellschaft gefällt mir nicht. Abgesehen von Ihnen, mein lieber Hatch, in gewissen Grenzen. Nein, ich bleibe hier und gedenke, gewisse Pläne zu verfolgen. Aber natürlich werde ich mich Ihrem Hilferuf nicht gänzlich verschließen. Was kann ich für Sie tun? Der Professor erklärte mir, wie man aus 2 Brillen oder Urgläsern etwas Lehm und Wasser ein Brennglas herstellen kann. Eine Methode, die er selbst seinerzeit, vielleicht erinnern Sie sich, im Gefängnis des Grafen Dracula benutzt hatte. Und als ich zurückkam, brachte ich einen ganzen Sack voll guter Tipps mit. Wir fingen an, uns einzurichten. Die werktätigen Schichten arbeiteten fleißig, wir anderen auch, allerdings nicht ganz so fleißig. Hütten aus Rattan wurden gebaut, wir sammelten Früchte und Holz, jagten abwechselnd mit unserem Gewehr, kochten, was ebenso anfiel. Ansonsten stritten wir uns weiter darüber, wem denn nun die Insel gehörte. Wir waren also ziemlich beschäftigt. Van Dusen sah ich nur selten. Er spielte Einsiedler und kümmerte sich nicht um uns. Tage vergingen. Sie haben sicher schon darauf gewartet. Taifun, Schiffbruch, Robinsonade, alles gut und schön. Aber was die Fans von Professor Dr. Augustus Van Dusen wollen, das ist natürlich ein richtiger, runder, mysteriöser Kriminalfall. Jetzt war es soweit. Ich war dran mit Kochen und rührte gerade mit Andacht im Beuteltiergulasch. Was war das? Captain Peppercorn, der in meiner Nähe Holz sammelte, ließ alles fallen und sprintete sofort los. Ich natürlich hinterher. Und als ich um den kleinen Palmenhain bog, sah ich am Waldrand eine regungslose Gestalt. Madame de la Mousse. Madame ist nur ohnmächtig. Kümmern Sie sich um sie, Mr. Hatch. Was soll ich denn tun? Öffnen Sie Ihr Korsett. Unterstehen Sie sich, Monsieur. Ich werde mich hüten, Madame. Was ist denn passiert? Oh, Monsieur, Le Sauvage. Ein Wilder? Oui, oui, ein Wilder. Er ist da aus dem Wald gekommen, ganz plötzlich. Und hat geschossen auf Monsieur Piefke und dann ist er wieder in den Wald gelaufen. Das ist ja eine dolle Geschichte. Kommen Sie schnell, Mr. Hedge! Ich glaube, Piefke ist tot! Erschossen! Und so war es auch. Piefke lag da, mausetot, mit einer Schusswunde über dem Herzen. Wir starrten uns an und dann, weil wir nicht wussten, was wir sonst machen sollten, warteten wir auf die anderen. Lord Chippendale und Bassett kamen nach etwa einer Stunde mit einem Korb voller Brotfrüchte und bald darauf erschien auch Sabo, der heute auf die Jagd geschickt worden war. Da ist er ja! Gib's zu, du brauner Halunke! Du bist es gewesen! Was ich gewesen, Sahib? Du hast Piefke erschossen! Was? Sei Piefke tot? Ich unschuldig, Sahib. Ich jagen weit hinten im Wald, ich schieße einen Känguru. Ich komme zurück, ich wissen von nichts. Ach, red dich nicht raus, hier gibt's nur einen Wilden und der bist du. Ich nicht Wilder, Sahib. Ich Inder. Altes Kulturvolk. Älter als Engländer. Aber braun bist du. Und das Gewehr hast du auch. Moment mal, Milord. Der Knall vorhin, das war kein Gewehrschuss. No, no, pas de fusil. Er hat eine Pistole, der Wilde. Oh, und wie er aussah, horrible. Nicht wie Sabu, wie ein Kannibal. Vielleicht ist er noch ganz in der Nähe. Im Wald. Hinter einem Busch. Eine unerfreuliche Vorstellung, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, meine Herren. Also, ich gehe. Wohin, Mr. Hedge? Der Fall ist zu kompliziert für uns Laien. Wir brauchen einen Fachmann und ich werde ihn holen. Professor Van Dusen war sehr beschäftigt. Er schnitt riesengroßen, toten Fledermäusen die Flügel ab. Und das offenbar schon seit geraumer Zeit, denn nicht weit von seiner Hütte erhob sich ein wahrer Berg entflügelter Fledermäuse und stank zum Himmel. Das sind keine Fledermäuse, mein lieber Hedge. Jedenfalls nicht von der gewöhnlichen Sorte, mit der wir es damals im Grab des Pharao zu tun hatten. Es handelt sich um fliegende Hunde der Spezies Pteropus. Ihre Flügel bestehen aus einer äußerst festen Membran und erreichen eine Spannweite von 1,5 Metern. Sehr interessant, Professor, sehr interessant. Aber vielleicht lassen Sie jetzt mal die zoologische Wissenschaft ein bisschen beiseite. Bei uns ist nämlich ein Mord passiert. Sieh da. Im Augenblick kommt mir die Sache, wie ich gestehen muss, zwar höchst ungelegen, aber nun ja, die Pflicht des Kriminologen. Also führen Sie mich zum Tatort und berichten Sie mir unterwegs, was Sie wissen. Wer wurde ermordet, wie, warum und von wem und so weiter und so weiter. Als wir angekommen waren, untersuchte Van Dusen wortlos Piefkes Leiche. Er sondierte die Wunde, entfernte die Kugel und betrachtete sie lange und eingehend. Dann wurde er plötzlich sehr aktiv. Schüren Sie das Feuer. Machen Sie Wasser heiß. Da, in Ihrem Topf. Aber da ist doch unser Beuteltier-Gulasch drin. Schütten Sie es weg. Die Wissenschaft verlangt Opfer. Meine Herrschaften, in Kürze werden Sie Zeuge eines nicht uninteressanten ballistischen Experiments werden. Und das ging so. Aus seiner schwarzen Tasche nahm der Professor einen Klumpen Wachs, machte ihn im heißen Wasserdampf weich und formte ihn zu einer gleichmäßigen, schmalen Platte. Auf der Platte rollte er sehr langsam und vorsichtig die Kugel ab, die Piefke getötet hatte. Dazu dozierte er, wie es so seine Art ist. Sie kennen ihn ja. Durch dieses Verfahren, es wurde übrigens vor kurzem von meinem geschätzten Kollegen, dem Gerichtsmediziner Dr. Richard Kockel in Leipzig entwickelt, erhalten wir einen recht genauen Negativabdruck der Geschossoberfläche. So. Und nun, Milord, brauche ich Ihre Duellpistolen. Meine Duellpistolen? Ja, die Sie beim Schiffbruch gerettet haben, ganz recht. Ja, wenn Sie meinen, Professor. Ich meine, Milord. Bassett. Milord. Holen Sie den Pistolenkasten. Sehr wohl, Milord. Pistolen. Bassett apportierte. Lord Chippendale nahm ihm den Kasten ab, machte ihn auf und zuckte zusammen. Na nun? Eine ist weg, Professor. Eine Pistole ist verschwunden. Eine echte Mortimer von 1805. Ein unersetzlicher Verlust, Milord. Ja, ja. Unersetzlich vielleicht, aber nicht ganz unerwartet. Bitte? Unerwartet? Nun, eine Pistole ist ja noch vorhanden. Nehmen wir also die. Laden Sie sie, Milord. Und feuern Sie sie ab. Sagen wir, auf diesen Brotfruchtbaum. Ja. Lassen Sie es sich von mir sagen, meine Damen und Herren, das Laden einer Steinschlosspistole aus der Zeit um 1800 ist ein langwieriger und komplizierter Vorgang. Lord Chippendale reinigte erst den Lauf, schüttete dann aus der Pulverflasche eine genau abgemessene Dosis Pulver hinein, stampfte sie mit dem Ladestock fest, darauf die Kugel. Und danach kam noch Pulver auf die Pfanne. Schließlich anlegen, zählen, Feuer. Dann grub der Professor mit einem Messer die Kugel aus dem weichen Holz und rollte sie direkt neben der ersten auf seiner Wachsplatte ab. Sie sehen, meine Herrschaften, die Abdrücke sind, wenn auch nicht völlig identisch, so doch sehr ähnlich. Tja. Und was schließen Sie daraus, Professor? Die Mordwaffe, mein lieber Kapitän, ist Lord Chippendales Duellpistole. Was denn? Die hier? Aber nicht doch, Milord. Die andere, die fehlende. Ja, dann muss sie der Wilde gestohlen haben. Ach ja, der Wilde. Wo befindet sich Madame de Lamousse? In ihrer Hütte, Herr Professor. Sie hat sich zu Bett begeben, um sich von ihrem Schock zu erholen. Durchaus verständlich. Kommen Sie, Hedge. Ja. Wir werden ihr einen Krankenbesuch abstatten. Alle übrigen bleiben besser hier. Madame sollte nicht über Gebühr strapaziert werden. Natürlich war der Professor nicht plötzlich zum barmherzigen Samariter geworden. Er hatte nichts anderes vor, als Madame ungestört ins Verhör zu nehmen. Sie hörten also den Schuss, Madame? Ich hörte den Schuss und sah auf. Und da lag Piefke, Kommerzienrat Piefke. Und neben ihm stand er. Der Wilde. Natürlich der Wilde, wer sonst? Er hatte eine Pistole in der Hand und fuchtelte damit herum und auf einmal machte er einen Luftsprung und rannte in den Urwald. So, er macht einen Luftsprung. Oui. Bemerkenswert. Wie sah er aus, Madame? Wer? Der Wilde, natürlich. Ja, er trug einen Mantel, eine Art Umhang aus grünen Palmblättern und auch einen Kopfschmuck aus Blättern, soweit ich erkennen konnte. Immerhin war er ja ein ganzes Stück von mir entfernt. Gewiss, Madame. Demnach war seine Figur nicht deutlich wahrzunehmen. Und sein Gesicht? Auch nicht. Der Mann war ja ganz entsetzlich tätowiert. Tätowiert? Ja doch, alles voller Streifen und Kringel, rot, blau, weiß, wie diese Südseeinsulaner sich eben tätowieren. Äußerst interessant. Eine Frage, wo befindet sich Ihr Schminkköfferchen, Madame? Oh, worauf Sie alles kommen, Professor? Unter dem Bett. Hedge, sehen Sie nach. Immer ich. Moment. Hier ist nur Staub, Professor, ganz nichts. Aha. Und da ich besagtes Objekt auch an anderer Stelle nicht zu entdecken vermag, muss ich annehmen, dass es entwendet wurde, wie Lord Chippendales Pistole. Ach, von dem Wilden, meinen Sie? Sehr wahrscheinlich, Madame. Es wurde dunkel. Während die anderen etwas weiter weg im Urwald Piefke begruben, wanderte der Professor mit mir am Strand entlang. Ein nicht alltäglicher Fall, mein lieber Hedge. Das kann man wohl sagen, Professor. Ein wilder Südseeinsulaner mit Duellpistole und Schminkkoffer erschießt ausgerechnet Herrn Kommerzienrat Piefke. Und wer weiß, was noch alles passiert. Nun, eine gewisse Gefahr ist zweifellos vorhanden. Durch den Wilden, meinen Sie? Oh nein, nein, nein, mein lieber Hedge. Das heißt, genau genommen doch. Denn ein Mörder ist immer ein Wilder. Auch wenn er sich äußerlich als zivilisierter Mensch gebärdet. Verstehe ich nicht, Professor. Das habe ich auch nicht erwartet, mein lieber Hedge. So, und jetzt muss ich unseren Robinsons einige Fragen stellen. Holen Sie sie mir. Einen nach dem anderen. Der erste war Kapitän Peppercorn. Holz habe ich gesammelt. Fürs Feuer. Madame de Lamuse auch, ein ganzes Stück weiter. Ich habe sie nicht direkt beobachtet, verstehen Sie, aber ich hatte sie die ganze Zeit sozusagen im Augenwinkel. Naja, und dann fiel der Schuss. Madame zuckte zusammen, riss die Arme hoch, schrie und fiel um. Mehr kann ich Ihnen nicht erzählen, Professor. Piefke haben Sie nicht gesehen? Nein, und den Wilden auch nicht. Das konnte ich nicht, da waren Palmen und Sträucher dazwischen. Kennen Sie sich aus mit Duellpistolen? Keinen blassen Schimmer, Professor. So. Danke, Kapitän. Der Nächste, bitte. Das war Sabu, unser indischer Matrose. Ich nix wissen, Sahib. Ich weit weg, andere Seite von Insel, jagen mit Gewehr. Und, hatten Sie Erfolg? Oh ja, Sahib. Schießen klein Känguru auf Baum. Dick und fett. Schmeckt gut, Sahib. Diese Aussage, mein lieber Sabu, ist für Sie von hoher, ich möchte sagen, von vitaler Bedeutung. Ich nicht verstehen, Sahib. Das macht nichts, danke. Ja, Sie können gehen. Es folgte ein sehr indignierter Lord Chippendale. Entschuldigen Sie schon, Professor, aber dass Sie diesen Sabu vor mir befragt haben, vor einem Peer des Vereinigten Königreichs, das ist im höchsten Grade ungehörig und schlägt allen Konventionen der zivilisierten Welt ins Gesicht. Auf Robinsons Insel, Milord, gibt es keine Adelsprivilegien. Wo waren Sie, als Piefke erschossen wurde? Im Wald natürlich. Und was taten Sie im Wald, Milord? Brotfrüchte ernten, zusammen mit Bassett. Fragen Sie ihn doch. Das werde ich tun. Gesagt, getan. Wir haben Brotfrüchte gesammelt, Herr Professor. Seine Lordschaft und meine Wenigkeit. Sie waren die ganze Zeit zusammen? Jawohl, Herr Professor. Ich befand mich stets in seiner Lordschaft Gesellschaft. Wenn Sie mir diesen angesichts des Standesunterschiedes ein wenig unpassenden Ausdruck gestatten. Bassett empfahl sich mit formvollendeter Verbeugung und Professor Van Dusen grübelte vor sich hin. Sie, mein lieber Hedge, sahen Kapitän Peppercorn, als der Mord verübt wurde. Und Kapitän Peppercorn hatte Madame de Lamuse im Auge. Also haben beide ein Alibi. Falls man sich auf Sie verlassen kann, Hedge. Auf mich? Aber Professor... Ah, ein kleiner Scherz, mein lieber Hedge. Lord Chippendale und Bassett geben sich gegenseitig Alibis. Also Sabu. Nicht so vorschnell, mein lieber Hedge. Auch Sabu hat ein Alibi. Wie das? Baumkängurus finden sich einzig und allein auf der anderen Seite der Insel. Und wenn Sabu, woran nicht zu zweifeln ist, die längere Wanderung dorthin unternommen hat, kann er nicht zur gleichen Zeit hier Piefke erschossen haben. Quod erat demonstrandum. Aber dann haben wir alle ein Alibi. Mit einer Ausnahme. So? Wer hat denn keins? Ich. Mein lieber Hedge. Nun lass Sie doch die Witze, Professor. Wenn wir alle ein Alibi haben, dann muss der Mörder ein echter Wilder gewesen sein. Mein lieber Hedge, Sie glauben offenbar immer noch an Madames tätowierten Kannibalen. Natürlich. Oder denken Sie, Madame de Lamuse lügt? Madame sagt die Wahrheit, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und trotzdem? Und trotzdem, mein lieber Hedge. Na, da komme ich nicht mehr mit. Nein? Und dabei ist es doch so einfach. Sie brauchen nur zwei und zwei zu addieren. Ja, ich weiß, Professor, ich weiß. Also tun Sie das. Und leben Sie wohl. Na, was denn? Ich habe Wichtigeres zu tun, als mit Ihnen über einen längst gelösten Fall zu plaudern. Längst gelöst? Ja, und der Wilde, ich meine der Mörder, was sollen wir tun? Wenn es Sie beruhigt, halten Sie heute Nacht umschichtig Wache. Und denken Sie daran, das Interessante an einer einsamen Insel besteht darin, dass niemand von ihr verschwinden kann. Damit verschwand der Professor in der Dunkelheit. Wie er es uns geraten hatte, stellten wir Wachen aus. Ich hatte trotzdem eine sehr unruhige Nacht. Nur am frühen Morgen, als ich mit dem Wacheschieben dran war, da schlief ich wie ein Murmeltier. Thank you. Erheben Sie sich, meine Herrschaften. Die Sonne geht bald auf. Der weiße Kakadu, Kakatua Triton, stimmt bereits sein Morgenlied an. Ach, lassen Sie mich schlafen. Professor, was wollen Sie denn so früh schon hier? Mon Dieu, was ist geschehen? Wieder wer ermordet? Wie spät ist es, Bassett? Genau, 5.13 Uhr. Ach, das ist Professor van Dusen, ich muss schon sagen. Meine Herrschaften, ich bitte um Ruhe. Ich verstehe Sie nicht. Danke. Ich habe mir erlaubt, Sie zu so früher Stunde zu wecken, weil ich der Ansicht bin, Sie alle seien in hohem Maße begierig, diese Insel auf schnellstem Wege zu verlassen. Verlassen? Natürlich, aber wie? Ein Schiff, Professor. Nein, Kapitän, kein Schiff in sich. Ja, na, kann ich mich ja wieder hinlegen. Zügeln Sie noch für kurze Zeit Ihre Ungeduld, meine Herrschaften, und folgen Sie mir in meine Eremitage. Wir folgten. Das können Sie sich vorstellen. Aufgeregt, ungewaschen, ohne Frühstück. Und als wir uns der Hütte des Professors näherten, trauten wir unseren Augen nicht. Das große, runde Gebilde dahinter, das war doch... Ein Ballon? Ganz recht, meine Herrschaft. Ach, wie haben Sie denn das fertig gekriegt, Professor? Im Prinzip ganz einfach, mein lieber Hedge. Flughäute von fliegenden Hunden, welche ich mit Pfeil und Bogen erlegte, zusammengenäht mit Dornen und Pflanzenfasern und an den Nähten abgedichtet durch den hier in reicher Fülle vorhandenen Naturkautschuk. Ein aus Rattan geflochtener Korb, das war schon alles. Da mir weder Wasserstoff noch Leuchtgas zur Verfügung stand, handelt es sich selbstverständlich um einen Heißluftballon. Das Feuer, das Sie dort in der Sandgrube sehen, hält ihn provisorisch in Form. Wenn wir aufsteigen, werden wir uns des großen Kochtopfs bedienen und darin ein ständiges Feuer unterhalten. Aufsteigen? Heißt das, wir wollen mit dem Ding da fliegen? Natürlich. Aber natürlich, meine Herrschaften. Oder wissen Sie eine bessere Möglichkeit, unserem Inselgefängnis zu entfliehen? In diesen Breiten weht um diese Jahreszeit, sofern sich nicht ein Taifun unangenehm bemerkbar macht, ein steter Ostwind. Und fast genau westlich von hier liegt, wenn mich mein kartografisches Gedächtnis nicht trügt, die Molukkeninsel Halmahera mit dem holländischen Stützpunkt Kobi. Eine gefahrlose, kurze Luftfahrt. Kurz? Wie kurz? Nun, etwa 600 Kilometer. Keine Sorge, meine Herrschaften. Ich darf mich in aller Bescheidenheit einen nicht eben unerfahrenen Luftschiffer nennen, wie Mr. Hedge Ihnen bestätigen wird. Also wenn ich an unsere aeronautischen Abenteuer in Schottland denke, wird mir jetzt noch schlecht. Denken Sie nicht mal, lieber Hedge, packen wir's an. Es gibt viel zu tun. Unter Van Dusens Kommando schufteten wir wie die Galeerensklaven. Wir luden getrocknetes Fleisch, Mangos und Brotfrüchte in den Korb, Feuerholz und Wassersäcke. Am späten Nachmittag waren wir fertig. Na, dann wollen wir mal. Alles einsteigen zur großen Ballonreise. Bassett? Milord. Lösen Sie die Haltetower. Sehr wohl, Milord. Haltetower. Erwarten Sie, Bassett? Ja. Einen Augenblick, meine Herrschaften. Bevor wir uns in die Lüfte erheben, haben wir noch eine Kleinigkeit zu erledigen. So, was denn? Falls es Ihnen entfallen ist, will ich Sie gern daran erinnern. Kommerzienrat Piefke wurde erschossen. Ja. Und der Täter befindet sich unter uns. Oh. Anders ausgedrückt, einer von Ihnen ist Piefkes Mörder. Doch, absolut. Okay, Absurdité, es war ein Wilder, ich habe ihn deutlich gesehen. Wen oder was haben Sie gesehen, Madame? Einen mit Palmblättern bekleideten, ausgiebig tätowierten Menschen. Oui. Das heißt, einen Polynesier. Vielleicht einen Maori aus Neuseeland, denn nur dort pflegen sich die Eingeborenen auch im Gesicht zu tätowieren. Nun aber befindet sich unsere Insel mitten in Melanesien. Und ein Melanesier, ein Papua etwa, ist tief schwarz, nicht tätowiert und, verzeihen Sie, Madame, völlig nackt. Kein Zweifel, Ihr Wilder war keiner. Er war falsch, eine Kunstfigur. Einer von Ihnen, eine Person übrigens mit sehr mangelhaften ethnologischen Kenntnissen, hat sich durch einige Blätter und mit Hilfe der Utensilien im Schminkkoffer in einen mörderischen Wilden verwandelt und als solcher Piefke erschossen. Danach war es kein Problem, Pistole und Schminkkoffer im Urwald zu vergraben und sich die Bemalung aus dem Gesicht zu wischen. Wer ist diese Person? Sie, Kapitän Peppercorn? Ist das Ihr Ernst? Gegen Sie spricht, dass Sie mir in einem Punkt die Unwahrheit gesagt haben. Bitte? Sie verstehen durchaus etwas von alten Duellpistolen, denn Sie haben in einem unachtsamen Moment den Namen des nur expertenbekannten Londoner Büchsenmachers Mortimer fallen lassen. Warum haben Sie gelogen? Ja, das war keine böse Absicht, Professor. Ich wollte mich nicht belasten. Es war eine Dummheit, ich gebe das zu. Eine völlig unnötige Dummheit, Kapitän. Denn Sie besitzen ein unangreifbares Alibi. Wie auch Madame de Lamousse. Dieu merci. Ist Sabu der Mörder? Nein, Sahib, ich nicht gewesen. So ist es. Auch Sie haben ein Alibi. Lord Chippendale? Oh, ich muss das sehr bitten, Professor. Immerhin besitzen Sie die Fähigkeit, eine alte Steinschlosspistole zu laden und abzufeuern. Tja. Eine höchst schwierige Prozedur, wie wir alle wissen. Aber Sie sind entlastet, ja. Milord, durch das Alibi, das Ihr Butler Bassett Ihnen gibt. Dasselbe gilt mutatis mutandis für Bassett selbst. Sehr wohl, Herr Professor. Zu seinem Glück. Denn auch er durfte als Ihr langjähriger Diener mit Duellpistolen umgehen können. Mr. Hedge kommt nicht in Frage. Wer bleibt also? Tja, niemand. Niemand. Na bitte. Dann war es wohl doch ein Wilder. Polynesia hin, Melanesia her. Können wir jetzt einsteigen? Nein, Milord. Wir fliegen erst ab, wenn der Mörder überführt ist. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich kenne ihn. Und ich fordere ihn auf, sich zu stellen. Na ja, ja, wer ist es? Ich warte. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen, Professor. Lord Chippendale? Der Mörder! Das Alibi, das ich Bassett gegeben habe, ist... das ist nicht ganz korrekt. Beim Brotfruchtsammeln hat er sich für ein, zwei Stunden von mir getrennt. Und in dieser Zeit wird er sich angemalt und Piefke erschossen haben. Milord! Ja, das tut mir leid, Bassett, alter Junge, aber die Wahrheit muss ans Licht. Milord! Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, ich bin entsetzt. Bassett also. Herr Professor. Madame, würden Sie uns wohl noch einmal erzählen, wie sich der Wilde nach dem Mord an Piefke verhalten hat? Ah, pourquoi pas? Also, er fuchtelte mit der Pistole herum, dann sprang er hoch in die Luft und rannte in den Wald. Respekt. Eine beachtliche Leistung, mein lieber Bassett. Wie meinen, Herr Professor? Ich meine, in Ihrem Alter und bei Ihrer Gicht. Aber ich war es doch gar nicht, Herr Professor. Natürlich waren Sie es nicht, Bassett. Gott sei Dank. Dass Sie ohne Alibi da stehen, bedeutet nämlich, dass auch ein anderer keines mehr hat. Lord Chippendale. Sehr richtig, Kapitän. Seine Lordschaft hat Bassett veranlasst, zu seinen Gunsten eine falsche Aussage zu machen. Bitte. Seine Lordschaft erfreut sich bester Gesundheit und eines sportlich durchtrainierten Körpers. Er ist der Wilde. Er ist der Mörder. Das ist doch Blödsinn. Warum hätte ich Piefke umbringen sollen? Ihr Motiv, Milord, war, wie ich vermute, koloniale Eifersucht. Diese herrenlose Insel zwischen dem deutschen, dem holländischen und dem englischen Kolonialbereich sollte unbedingt Ihrem Land zufallen. Deshalb haben Sie begonnen, Ihre Konkurrenten zu beseitigen. Aber das heißt ja... Jawohl, Kapitän. Sie wären das nächste Opfer gewesen. Das... Ja. Was machen wir jetzt mit ihm? Da wir ohnehin wenig Platz im Korb haben, schlage ich vor, dass wir ihn hier lassen. Nein! Nein, nein, nein, das können Sie mir nicht antun! Oh doch, Milord. Einzelhaft, ohne materielle Sorgen, mit großem Auslauf und viel Zeit zum Nachdenken. Was kann ein überführter Mörder Besseres verlangen? Leben Sie wohl. Und Sie, meine Herrschaften, nehmen bitte Platz im Korb. Wir starten. Auf Wiedersehen, Milord. Der Ballon stieg und stieg. Lord Chippendale wurde immer kleiner. Bald war die ganze Insel nur noch ein grün-weißer Fleck im tiefblauen Ozean. Adieu, Belle-Île. Roosevelt-Insel. Victoria-Insel, wenn ich mir die Bemerkung gestatte. Neu Maastricht, Neu Utrecht, Neu Honingen. Und Sie, Sabu? Was sagen Sie? Ach, Sahib, mir Name von Insel ganz egal. Na also, wenigstens noch ein vernünftiger Mensch außer mir. Sie haben doch gesehen, wohin dieser Unfug von Besitzerklärungen und Namensgebungen führen kann. Wenn Sie die Insel unbedingt benennen wollen... Na, wie wär's mit Robinsons Insel? Nun, ich hätte eigentlich an Van Dusenland gedacht. Robinsons Insel. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Mit Friedrich W. Bauschulte als Professor Van Dusen und Klaus Herm als Hutchinson Hatch. In weiteren Rollen Lothar Blumhagen, Beate Hasenau, Hermann Ebeling, Otto Czarski, Heinz Spitzner und Norbert Gescher. Ton und Schnitt Ingeborg Görgner und Georg Fett. Regieassistenz Detlef Becker. Regie Rainer Klute.